Fokus. Themen fürs Leben. Grüß Gott. Herzlich willkommen zu einem Fokusthema über die Brust als Organ und Symbol weiblicher Identität, sagt Ihnen Franz Josef Köb. Anlass für dieses Thema ist die Kontroverse um ein Plakat, auf dem die Firma Huber mit einer nackten Frauenbrust für BHs zum Wohlfühlen wirbt und das so begründet. Wir wollten symbolisieren, dass man sich in Huber in unserer Qualität, dass das so perfekt geschnitten ist und so perfekt gearbeitet ist, dass man sich da so fühlt, als ob man gar keine Unterwäsche anhätte. Es ist ein schönes Plakat und es ist auch sicherlich kein Plakat, das sozusagen die Interessen der Frauen oder der Menschen verletzt. Wir haben es sehr gut überlegt, bevor wir das getan haben. Ich denke, es zeigt einfach einen Oberkörper einer Frau, fast skulptural. So kann man es sehen. Doch es gibt auch andere Sichtweisen. Was die Brust für die weibliche Identität bedeutet, welche Formen der Entwertung, Enteignung und Kolonialisierung der weiblichen Brust es gibt, das erläutert im Folgenden die Chefärztin der psychosomatischen Abteilung der Wicker-Klinik, Dr. Ingrid Olbricht. Zuvor will ich Sie aber noch auf unser neues Studieheft aufmerksam machen. Auf der Titelseite abgebildet ist Viktor Frankl, der heuer ja seinen 100. Geburtstag feiert. Im Heft selber finden Sie einen Vortrag von Viktor Frankl zum Thema Bewältigung der Vergänglichkeit. Andere Beiträge stammen von Professor Bijan Amini. Er schreibt über Krisen, wie man Krisen verstehen und Krisen bestehen kann. Dr. Gertrude Bogi schreibt über kindliche Traumata und welche Wege der Heilung es gibt. Im Beitrag von Dr. Christoph Kolbe geht es um die Frage, was die Liebe so kompliziert macht und wie sie trotzdem gelingen kann. Dr. Bärbel Wardetzky beschäftigt sich mit dem Schönheitskult und zeigt, wie das Diktat von Gesundheit, Schönheit und Schlankheit Frauen bestimmt. Und die besten Glossen von Christian Mehr runden das Studieheft ab. Das Studieheft ist für Sie gratis. Sie können es jederzeit abholen bei den Sparkassen Vorarlbergs, bei der Firma Blum in Höchst oder bei uns im ORF-Funkhaus in Dornbirn. Die Musik der heutigen Sendung kommt von Monika Stadler und ihrer CD My Imaginary Garden. Organ. So hieß der erste Titel eines Buches von Dr. Ingrid Olbricht, das sie vor 20 Jahren in der Reihe Verborgene Quellen der Weiblichkeit veröffentlichte. Später erschien es als Taschenbuch mit dem neuen Titel Die Brust, Organ und Symbol weiblicher Identität. Dr. Ingrid Olbricht war damals Chefärztin der psychosomatischen Abteilung der Wicker-Klinik in Bad Wildungen. In der Reihe Fragen unseres Daseins erläuterte sie im April 1991 in einem analytisch scharfsinnigen und emotional feinfühligen Vortrag, welche Bedeutung die Brust für die Identität der Frau hat und wie diese Bedeutung in vielfältiger Weise missachtet und verletzt wird. Ich finde, dieser Vortrag ist es wert, noch einmal gehört zu werden. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass auch ein paar Herren da sind, die sich für dieses Thema interessieren. Die Frage ist ja eigentlich, warum überhaupt das Thema Brust, warum sollen wir uns damit beschäftigen? Und das habe ich mich natürlich auch lange gefragt. Geht es nur Frauen an? Ist das ein medizinisches oder ein psychologisches oder vielleicht sogar ein soziales Thema? Oder was könnte sonst noch dahinter stecken? Die Auseinandersetzung mit diesem Thema hat für mich 1972 begonnen, als ich meine Doktorarbeit anfing über verschiedene Untersuchungsmethoden der Brust. Ich habe über 3000 Frauen untersucht und da musste ich vergleichen, wie wirksam sind verschiedene Untersuchungsmethoden, um Brustkrebs herauszufinden. Damals ist mir einiges an diesen Frauen aufgefallen, was mir verwunderlich erschien. Und ich habe mir so gedacht, es müsste doch ein Organ sein, mit dem es etwas Besonderes auf sich hat. Und daraufhin habe ich natürlich erstmal die erfahrenen Kollegen gefragt, das waren Männer, ob sie darüber was wüssten. Und die haben erstmal gelächelt. Und haben gesagt, nein, das sei überhaupt kein wichtiges Thema und es sei eigentlich gar kein Thema. Frauen kommen zum Check-up für ihre Brust, also wegen der Gesundheit und sonst eben nichts. Auch die Frage, warum dann brustamputierte Frauen so sehr unter den Folgen der Operation leiden, mehr und anders als andere Krebskranke unter ihren Operationen, war kein Thema. Dann habe ich angefangen, in der Literatur zu suchen und das war ebenso unergiebig. Aber dann wurde ich bei meiner Arbeit mit Frauen immer wieder neu mit diesem Thema konfrontiert in der Psychosomatik und ich habe keine Antworten gefunden und da wurde ich dann doch irgendwann neugierig. Die weibliche Brust, so allgegenwärtig sie in der Werbung, in Zeitschriften und Zeitungen ist, so inexistent ist sie, wenn es um die Bedeutung der Brust für das Selbstverständnis der Frau geht, welche Gefühle damit verbunden sind, wie sie mit Selbstwert und Identität zusammenhängen. Dr. Ingrid Olbricht spricht von einem regelrechten Informationsloch, auf das sie bei ihrer Suche nach Literatur stieß. Doch gerade diese Wissenslücke war dann Ansporn, sich selbst auf die Suche nach der besonderen und umfassenden Bedeutung des Organs Brust zu machen. Damit war das Thema Brust eine Chance der Auseinandersetzung mit dem Begriff von Weiblichkeit, mit der Realität von Frauen und damit auch mit meiner eigenen Realität. Frauen erleben ja mit dem Entstehen der Brust eine besondere Form der Entwicklung. Wir bringen ja alle Organe des Körpers mit bei der Geburt. Und die verändern sich noch etwas, sie werden größer oder ändern etwas die Form. An unseren Händen oder Füßen haben wir das ja alle erlebt. Aber die weibliche Brust nimmt eine Sonderrolle ein, denn die Entwicklung kann als die Entwicklung des einzigen Organs am menschlichen Körper bewusst erlebt werden. Das Körpergefühl eines brustlosen Mädchens mit flachem Oberkörper wird durch die Entwicklung der Brust grundlegend verändert. Frauen könnten eigentlich ihren Körper als etwas sehr Lebendiges erleben. Sie haben die Möglichkeit, dass sie ganz bewusst viele Veränderungen erleben und in ihr inneres Körperbild, in ihr Gefühl von sich selbst, in ihr Bild von sich selbst integrieren können. Wenn wir mal so darüber nachdenken, der Körper eines kleinen Mädchens hat ja nichts Vergleichbares. Er sieht nicht aus wie der Körper von Jungen und Männern und auch nicht wie der Körper der erwachsenen Frauen. Auch die Mutter sieht ja anders aus als das kleine Mädchen. Es gibt für kleine Mädchen kein direktes Vorbild. Sie können sich also mit niemandem vergleichen und auch an niemandem orientieren. So erfordert die Entwicklung und das Bewusstwerden des weiblichen Körpers eine enorme Umstellung körperlicher und seelischer Art, ein sich einstellen auf Neues, ein neues Aufnehmen, ein neues in ein neues Bild von sich selbst einbauen. Diese Art des Erlebens könnte es Frauen eigentlich ermöglichen, ein besseres Bewusstsein für den eigenen Körper zu entwickeln, ein Bewusstsein für das Körperbild, für die Körperwahrnehmung und für die Funktionen und damit mehr Vertrauen in den eigenen Körper zu entwickeln. Denn solche Erfahrungen sind dafür ja auch wichtig. Sie können die Flexibilität, das Umstellungsvermögen, die Selbstwahrnehmung und damit das Selbstbewusstsein, das Bewusstsein von sich selbst fördern und die Entwicklung der Brust bereitet auch auf andere Veränderungen des weiblichen Körpers im Verlauf des Lebens vor. Denn Frauen, und das ist frauenspezifisch, erleben sehr viele Veränderungen. Ob das nun Veränderungen in der Schwangerschaft sind mit einem anderen Körperbild, Veränderungen im Verlauf des Zyklus oder eben Veränderungen im Verlauf des Brustwachstums. Und dann auch die Veränderungen, die das Klimakterium mit sich bringt. Allerdings wird diese Fähigkeit der Frau zur Flexibilität als Labilität benannt und damit auch abgewertet. Die Brust ist als einziges Organ, das spät entsteht, und zwar neu entsteht, ein Symbol für jede Frau. Sie zeigt den Weg des Frauseins auf, das Frauwerden und damit die Weiblichkeit. Und damit ist die Brust für das weibliche Körperbild entscheidend wichtig, denn die übrigen spezifisch weiblichen Organe, die können wir ja nicht sehen, die liegen geschützt im Bauchraum. Fokussendung vom 5. Februar hat Dr. Bärbel Wadecki darüber gesprochen, wie das Diktat von Gesundheit, Schönheit und Schlankheit Frauen unter Druck setzt, irritiert, verstört und sogar krank machen kann. Sie wies darauf hin, dass gerade durch die Werbung gesellschaftliche Werte und Bilder vermittelt werden, die unbewusst zu Normen werden. Diese Normen können gerade bei pubertierenden Mädchen Ängste auslösen, Essstörungen erzeugen oder Frauen unters Messer von Schönheitschirurgen treiben. Brustkorrekturen sind die mit Abstand häufigsten Eingriffe in der Schönheitschirurgie. Auch Dr. Ingrid Olbricht kennt als Psychotherapeutin die Auswirkungen öffentlicher Bilder über den idealen Frauenkörper. Es gibt da die Vorschriften der Mode und die Normen und Maßstäbe unserer Kultur dafür, wie die Brust einer Frau auszusehen hat. Wir kennen alle die Idealbilder auf den Plakaten, in den Illustrierten, in den Kinos. Und diese Idealbilder unterstreichen die Maßstäbe nachdrücklich. Eine Frau hat schlank zu sein und eine gut geformte Brust zu haben, nicht zu groß und nicht zu klein, vor allen Dingen aber straff und nicht hängend. Und dabei weiß es doch kein Mädchen und keine Frau, wie am Ende ihrer Entwicklung die Brust aussehen wird. Und durch diese Ängste, wie wird das wohl mit mir, wie werde ich da aussehen, werde ich eine schöne Frau werden, werde ich eine gute Figur kriegen? Durch diese Ängste wird die Freude am eigenen Körper und der Stolz auf die Entwicklung manchmal getrübt. Und wenn mit den Maßstäben verglichen wird, dann müssen wir sagen, die meisten Frauen genügen diesen Maßstäben eben nicht. Eine Brust zu haben bedeutet also oft, sie verstecken zu müssen. Außerdem gilt die Betonung der Brust in unserer Kultur als provokativ. Wenn eine Frau keine Brüste hat oder nur kleine, dann wird sie als mangelhaftes Wesen deklariert. Brustentwicklung heißt also für viele Frauen Angst vor dem Ergebnis, Probleme mit den Vergleichen und den Maßstäben und vielleicht auch Trauer um diese eingeschränkten Möglichkeiten, wenn das Ergebnis dann am Ende nicht den Wünschen entspricht. Frauen, die eine ideale Brust haben nach den gerade gültigen Modevorstellungen, die haben aber ebenso ihre Probleme. Sie werden häufig angestarrt von Jungen und Männern und viele Frauen haben berichtet, dass ihnen Jungen oder auch gerade ältere Männer an die Brust gegriffen haben und sie damit doch eben sehr gestört haben. Und das ist ein Eingriff in die Intimsphäre und eine Nichtachtung, die von Frauen häufig als Kränkung erlebt wird. Und damit kann die Brust für jede Frau zum Problem werden, anstatt zu Grund für Freude, für Selbstbewusstsein, für Stolz. Auch das hat Folgen. Es gibt kein Organ, auch die Nase nicht, das so häufig kosmetisch korrigiert wird wie die Brust. Brüste werden verkleinert und vergrößert, umgeformt, angehoben. Und diese chirurgischen Eingriffe hinterlassen Wunden, Narben und machen Schmerzen. Als Folge dieser Durchtrennung wird die Struktur der Brust zerstört. Und das hat natürlich zur Folge, dass junge Frauen, die das machen, auch mit dem Stillen nachher Schwierigkeiten bekommen. Manche Frauen glauben, dass sie durch diese chirurgischen Eingriffe Probleme lösen können. Aber Schönheitschirurgie ist nun mal nicht Psychochirurgie. Die Probleme bleiben. Und die Zentimeter, die vielleicht durch eine Operation dazugewonnen wurden oder die ästhetische Reform, die können zwar das eigene Gefühl für sexuelle Attraktivität fördern, aber sie sind keine Garantie dafür, dass Frauen ihren Körper sich selbst anders erleben als vorher. Dabei ist unser Schönheitsideal überhaupt nicht selbstverständlich. Es gibt Kulturen, in denen nur die schlaffe Brust als schön gilt, weil diese Brust Zeichen trägt, dass sie gelebt hat und dass sie reif ist im Sinne von Erleben. Sendung von Radio Vorarlberg spricht die Ärztin und Psychotherapeutin Dr. Ingrid Olbricht über die Brust als Organ und Symbol weiblicher Identität. Dr. Ingrid Olbricht hat bisher erläutert, warum die Beziehung der Frau zu ihrer Brust oft recht zwiespältig und problematisch ist. Denn die Brust wird in der Regel als ein Organ gesehen, durch das die Frau sich definiert oder definieren lässt, als weiblich und sexuell attraktiv, vielleicht auch noch als mütterlich. Selten oder überhaupt nicht wird aber danach gefragt, was bedeutet es eigentlich für die Frau selbst? Was erlebt sie eigentlich selbst mit diesem Organ? Was heißt das für ihr Selbstverständnis und für ihre weibliche Identität? Die Brust hat biologische und physiologische Funktionen im sexuellen Bereich und im mütterlichen Bereich. Das wissen wir alle. Sie zeigt Entwicklung und körperliche Reife der Frau auf. Sie kann körperliche Lust bereiten und spiegelt sexuelle Erregung deutlich wider. Und in der mütterlichen Funktion stellt sie die Milch für das kleine Kind bereit, für das Neugeborene, und hält damit die Verbindung zwischen Mutter und Kind aufrecht. Das ist bekannt, das wird auch ausführlich beschrieben und ist untersucht worden. Aber was bedeutet die Brust für die Frau selbst? Welches seelische Erleben, welches Selbstverständnis, welche unbewussten Repräsentanzen stehen hinter diesem Organ und seinen Funktionen? Wenn wir diese Fragen stellen, sollten wir uns zuerst mal den Vorgang des Nährens ansehen, und zwar ganz technisch. Ich beschreibe ihn hier einfach mal. Das herausragende Organ des einen Individuums wird vom Hohlraum des anderen Individuums aufgenommen, sodass eine innige Verbindung zweier Lebewesen entsteht. Während dieser Verbindung oder Verschmelzung wird ein Stoff übertragen von dem einen Lebewesen zu dem anderen. Kommt uns das nicht technisch gesehen irgendwie bekannt vor? Die Beschreibung dieses Vorgangs gilt sowohl für den Geschlechtsverkehr wie auch für das Stillen des Kindes. Es ist genau der gleiche Vorgang, wenn wir das so technisch beschreiben. Wir können hier also direkt die Brust mit dem Penis vergleichen und den Mund des Kindes mit der Vagina. Der Vorgang ist derselbe. Beim Geschlechtsverkehr wird die Fähigkeit, diesen Hohlraum auszufüllen und die Samenflüssigkeit zu übertragen, als Potenz bezeichnet. Die Analogie liegt, denke ich, auf der Hand, aber sie wird nicht benannt. Die Fähigkeit des Nährens ist also eine Potenz und war ja ursprünglich unverzichtbar und lebensnotwendig, um die Entwicklung des neugeborenen Kindes nach der Geburt weiterzuführen. Sie war nach der Nabelschnur die zweite lebenswichtige Verbindung zwischen Kind und Mutter, aber nicht mehr kontinuierlich, also ständig, wie mit der Nabelschnur, sondern eben nur noch zeitweise. Ein langsames Entwöhnen auch von Nähe und Verbundensein und von Abhängigkeit. Diese Fähigkeit oder Potenz sicherte das körperliche und seelische Leben des Kindes nach der Geburt. Denn einmal wird natürlich die Milch als Substanz übertragen, die auch allen Bedürfnissen des Kindes gerecht wird. Zum anderen bekommt das Kind mit dem Nähren an der Brust ja auch Nähe, Schutz, Tröstung und Sicherheit, sodass auch die seelische Entwicklung, nicht nur die körperliche, durch diesen Vorgang gewährleistet sein kann. Nun besitzt ja aber jemand, der eine lebensnotwendige Fähigkeit hat, auch Macht. Dies ist also auch ein Machtfaktor oder war es. Denn jemand, der eine lebensnotwendige Fähigkeit hat, kann sie entweder geben oder nicht geben und ist damit mächtig und bestimmt und bewirkt damit auch etwas. Wer die Fähigkeit des Nährens zur Verfügung stellt oder verweigert, ist in der Lage, über Leben und Tod des Kindes zu entscheiden. Und wer überfüttert und erstickt, entscheidet ebenfalls über Leben und Tod. Und das machte ursprünglich die Fähigkeit des Nährens zu einer ganz besonderen und elementar wichtigen Quelle einer Macht, die letztlich über das Sein oder Nichtsein des einzelnen Menschen entschied. Dass dies wirklich ein Machtfaktor war, wissen wir noch aus geschichtlichen Zeiten, aus verschiedenen Gebräuchen bei eingeborenen Stämmen. In Neuguinea, bei den Aipo, einem eingeborenen Volk, ergreifen Frauen, die sich überrascht fühlen und bedroht fühlen, eine oder beide ihrer Brüste. Und nährende Mütter drücken dabei Milch aus. Und das gilt als ausgesprochen aggressive Demonstration weiblicher Macht, die durch ihr Kraftpotenzial den Feind, sei es nun Geist oder Mensch, erschrecken soll. Also in dieser Geste steckt die Dämonenabwehr oder die Feindabwehr durch das Entgegenstellen von mindestens gleichwertiger Kraft. Dieses Gefühl für Macht der weiblichen Brust ist uns völlig verloren gegangen. Fähigkeiten der Brust hat Dr. Ingrid Olbricht bisher beschrieben. Die Fähigkeit des Nährens als Potenz und die Fähigkeit des Nährens als Quelle einer Macht, die über Sein oder Nichtsein eines Menschen entscheidet. Die dritte Fähigkeit außer Potenz und Macht, die die Brust im seelischen Bereich hat, ist die Fähigkeit, dass sie körperliche und seelische Vereinigung herstellen kann. Bei der Menschenfrau ist ja was Besonderes, das gibt es bei den übrigen Tieren nicht, dass die Brüste außerhalb der Nährzeit vergrößert und deutlich sichtbar sind. Das gibt es sonst nur bei Milchleistungstieren, die aber künstlich gezüchtet sind. Und damit ist die Brust auch ein Beziehungsorgan, und ein Organ der Kommunikation, der Nähe und der Verbindung. Und wir haben es ja schon gehört, für das neugeborene Kind als Fortsetzung der Nabelschnur. Damit wird die Trennung nach der Geburt überwunden und die Verbundenheit wiederhergestellt. Und die Ganzheit ist für einen Augenblick wieder erlebbar. Und wir wissen ja auch, dass die Brust im sexuellen Bereich ein wichtiges Verbindungs- und Kommunikationsorgan ist. In unserer Kultur ist dieses Wissen um all diese Zusammenhänge und um ihre Bedeutung weitgehend verloren gegangen. Die seelische Bedeutung der Brust als Potenz- und Machtorgan, die können wir eigentlich nur erschließen, indem wir uns andere Kulturen ansehen. Und auch dort wird es immer weniger, denn die Kulturen werden ja von unserer Kultur überlagert und überdeckt. Als Möglichkeit, da noch einiges aufzufinden, haben wir auch die Märchen, in denen es in mehr oder weniger verschlüsselter Form dargestellt wird. Jedenfalls ist die Brust entscheidend wichtig für die Definition, für die Selbstdefinition und für das Selbstwertgefühl der Frau, denn wählte nicht gern Potenz, Macht oder Fähigkeiten wie Verbindungsfähigkeit. Nur wäre die Frage, wie können wir diesem Gefühl wieder ein bisschen näher kommen, das ja doch sehr weit weg ist für uns. Und da gibt es eine Möglichkeit, nämlich uns klar machen, was geschieht, wenn wir sie verlieren. Wir kennen das ja alle, was wir haben, was wir besitzen. Das ist uns unterschiedlich viel wert, aber erstmal ist es selbstverständlich, einfach weil es da ist. Aber wenn wir was verloren haben, ganz gleich, was es ist, dann wird es plötzlich wichtig. Dann steigt der Wert in unserem Gefühl an und wir vermissen es und beschäftigen uns damit. Und dann stellen sich mit Sicherheit auch Gefühle von Verlust ein. Der Wert der Brust hat etwas mit Selbstwertgefühl zu tun. Und dieser Wert geht Frauen auf ganz unterschiedliche Art und Weise verloren oder wird enteignet. Eine Form der Enteignung, die uns wenig bewusst ist, ist das Vorliegen eben von Normen und Maßstäben, die den Wert der Brust bestimmen. Und die Brust wird nur dann als schön angesehen, wenn sie halt gerade richtig ist nach den Normen, die gerade gelten. Eine schöne Brust erhöht die Attraktivität und damit auch den Handelswert der Frau in Bezug auf männliche Wertung. Und eine nicht normgerechte Entwicklung wertet die Frau ab. Und Frauen lehnen dann häufig selber oft ihre Brust ab. Ach, so scheußlich und ich möchte eigentlich das gar nicht so. Und Frauen gehen dann oft auch so vorübergebeugt und halten die Arme davor. Das war etwas, was wir sehr häufig bei den Untersuchungen gesehen haben. Dieses die Brust verstecken wollen durch Haltung und durch die eigenen Arme. Und das heißt ja auch kein positives Körpergefühl in dieser Hinsicht zu haben. Auf Werte gibt uns auch häufig die Sprache Hinweise. Und da gibt es ein Wort, das sollten wir uns mal in diesem Zusammenhang ansehen, und das ist das Wort Brustwarze. Was ist eine Warze? Eine Warze ist was Krankhaftes, was Hässliches, was Abstoßendes, was eher Ekelerregendes. Warzen müssen behandelt werden oder versteckt werden wenigstens. Auf jeden Fall will man nicht daran erinnert werden und sie sind Anlass, sich zu genieren, vielleicht entstellen sie. Jedenfalls bewirkt dieser Ausdruck Brustwarze Abstand, Ekel, Ablehnung und ist in jedem Fall abwertend. Wenn wir uns vorstellen, eine Warze in den Mund zu nehmen, dann wird uns, glaube ich, ganz anders. Das werden wir alle nicht mögen. In anderen Sprachen gibt es dafür andere Worte, die sehr viel freundlicher sind, zum Beispiel im Ungarischen heißt das Knospe und das ist ja ein schönes Wort. Und ein neues Wort, habe ich gerade in meinem Kurs gehört, ist jetzt das Wort Brustperle, das sich so langsam durchsetzt für diesen Körperteil, der für Frauen so wichtig ist. Eine weitere Enteignung einer ganz anderen Funktion, nämlich der nährenden Funktion, und damit der dahinterstehenden Potenz und Macht ist die Entwicklung der künstlichen Säuglingsernährung. Damit ist die weibliche Brust nicht mehr Voraussetzung für das Gedeihen des Kindes. Dass aber damit mehr vermittelt wird als nur Nahrungsmittel, dass die Brust eben auch Verbindung herstellt, dass sie Trost und Schutz und Sicherheit signalisiert und gibt und damit auch die für die seelische Entwicklung des Säuglings wichtig ist und für die Entwicklung der Körperwahrnehmung des Kindes und für die Entwicklung einer selbstverständlichen Sicherheit des Getragen, Genommen, Genährtwerdens, die dann zur Selbstsicherheit werden kann, das ist dabei nicht mehr wichtig. Das wird nicht mehr gesehen und spielt offenbar auch keine Rolle mehr. Thank you. eine Enteignung der nährenden Funktion der Brust und damit auch der dahinterstehenden Potenz und Macht ist die Entwicklung der künstlichen Säuglingsnahrung. Wie wichtig für den Säugling der Kontakt über die Brust ist, das zeigt Dr. Ingrid Olbricht mit zwei Beispielen. Eine Therapeutin, die mit einer sehr verkrampften und psychisch kranken Frau eine Form von Entspannung übte, hat bemerkt, dass diese Frau durch das Schreien ihres Kindes, das sie immer mitgenommen hat in diese Stunden, in immer neue Verspannungszustände geraten ist. Und damit konnte sie eigentlich diese Entspannungsübungen überhaupt nicht durchführen. Und das Kind hat auch tatsächlich ständig geschrien. Die Therapeutin wusste sich nicht recht zu helfen, dann hat sie das Kind erstmal in den Arm genommen, das hat aber überhaupt nichts genutzt. Und dann hat sie etwas gemacht, was wir vielleicht merkwürdig finden. Sie hat es an die eigene Brust gelegt. Das Kind war still und offenbar mit dieser Art des Körperkontaktes sehr zufrieden. Den hat es nie vorher mit seiner Mutter erlebt gehabt. Es hat keine Milch bekommen, denn die Therapeutin war zu dieser Zeit etwa 60 Jahre alt und es ging also überhaupt nicht um das Nähren, sondern es ging tatsächlich um den Körperkontakt. Und die Mutter wurde ruhig und konnte das erste Mal eigentlich in diese Entspannungsübungen einsteigen. Und in der Folgezeit konnte sie darüber, dass sie ihr Kind an die Brust nahm, sie hatte auch keine Milch mehr, das Kind war etwa 4 Monate alt zu diesem Zeitpunkt, konnte sie eine ganz andere Beziehung entwickeln. Und vor allen Dingen hörte das ständige Schreien dieses Kindes auf. Es wurde sehr viel ruhiger und die Mutter konnte es dann auch mehr mögen, weil es sie ja nicht ständig immer wieder durch dieses Schreien in Unruhe gebracht hat. Und damit konnte sie auch zusätzlich ihre eigenen Ängste, sie macht was falsch, sie ist keine gute Mutter, abbauen, die ja dadurch auch immer wieder neu mobilisiert wurde. Also es geht dabei gar nicht ums Nähren, es geht dabei um ganz andere Dinge. Ja, und das andere Beispiel, eine Ärztin in einem Entwicklungsland auf einer Kinderstation hatte keine Medikamente mehr, um bei einem lebensgefährlich kranken Kind mit Keuchhusten etwas zu geben, was den nächsten Hustenanfall aufgehalten hätte, an dem dieses Kind wahrscheinlich in seiner Entkräftung gestorben wäre. Sie hat das Kind an ihre Brust gelegt, als der Anfall kommen wollte, und der Anfall blieb tatsächlich aus und dieses Kind hat überlebt, ohne Medikamente. Und auch da sehen wir, dass es nicht ums Nähren geht, sondern dass da noch eine andere Funktion eine Rolle spielt. In unserem Kulturkreis gilt das tröstende Beruhigen auch, aber es geschieht durch einen Gummimuckel. Ich weiß nicht, wie das hier heißt, dieser Gegenstand. Also dieses Gummiding, was Kindern in den Mund gesteckt wird und an dem sie dann saugen und ja, sie können ja meistens nicht anders auch still werden, wenn sie es nicht wieder ausspucken. Und das ist eigentlich Stillen. Und das geschieht eben über diese Täuschung. Dieser Gummisauger ist ein Betrug des Kindes. Und zusätzlich ist es eine Abwertung des Körperkontaktes über die Brust. Offenbar wird damit das Saugen als was rein Mechanisches oder Technisches aufgefasst. Denn wie hätte der Erfinder dieses Gumminuckels sonst auf dieses Gerät verfallen können. Wärme und tröstende Geborgenheit wird damit ja nicht mitgeliefert. Und die sind ja auch nicht vorgesehen beim Gebrauch dieses Nuckels. Im Gegenteil, das ist ja eher, wenn das Kind nicht im Arm der Mutter liegt. Hier erleben wir eine sehr frühe Spaltung zwischen Bedürfnisbefriedigung und den damit verbundenen Gefühlen. Und gleichzeitig auch eine Enteignung von Funktionen, die mit der Brust verbunden sind. Aber für solche Formen der Enteignung haben wir eben kein Bewusstsein mehr. Das nehmen wir meistens nicht einmal mehr wahr. Von der weiblichen Brust als enteignetes Organ. Durch künstliche Babynahrung und durch den Gumminuckel werden die mit der Brust verbundene Potenz, Macht, Wärme und tröstende Geborgenheit enteignet. Durch die Umweltverschmutzung, vor allem durch die Belastung der Ernährung mit Schadstoffen, erfolgt ein weiterer Schritt der Enteignung. Auch die ökologische Situation spielt für die Enteignung der Brust inzwischen leider eine wichtige Rolle. Der Gehalt an PCB und an verwandten Stoffen von höchster Giftigkeit in der Muttermilch ist in manchen Gegenden in Deutschland bereits auf das 10- bis 20-fache des Grenzwertes angestiegen. Und damit wird aus der Muttermilch, die ja Quelle der Gesundheit für das Kind sein soll, Sondermüll. Denn Flüssigkeiten, die so hoch über dem Grenzwert liegen, sind Sondermüll und müssten eigentlich streng genommen als solche entsorgt werden. Entsprechend hoch sind dann auch die Werte im Babyspeck, auch das ist gemessen worden. Und über die Spätfolgen wissen wir noch viel zu wenig, wir wissen nicht, was daraus wird. Damit wird die Potenz des Nährens und die Macht des Nährens noch weiter enteignet und negativ beeinflusst. Mütter überlegen sich, ist es überhaupt gesund, wenn ich mein Kind stille? Sollte ich nicht lieber diese Säuglingsnahrung nehmen? Also das Stillen wird zum giftigen Vorgang, mit dem die Mutter, ohne es zu wollen und vielleicht auch ohne es zu wissen, ihr Kind möglicherweise schädigen kann. Und das heißt natürlich, dass Frauen auch da ein schlechtes Gewissen entwickeln, dass Frauen auch da verunsichert werden und dass diese Funktion der Brust auch in Gefahr ist. Und damit natürlich auch das Gefühl für den Wert. Die dritte Enteignung, die am deutlichsten sichtbar ist und die auch am eindrücklichsten ist die Amputation der Brust bei brustkrebskranken Frauen. Wir können uns natürlich fragen, warum erkranken heute so viele Frauen gerade an diesem Organ? Ein Kuhäuterkrebs ist etwas, was es nicht gibt, obwohl das Kuhäuter auch häufig Entzündungen und Verletzungen ausgesetzt ist. Und es ist auch versucht worden, experimentell im Kuhäuter Krebs zu erzeugen, und es ist nicht gelungen. Wir können natürlich fragen, warum ist das so? Es geht also hier scheinbar nicht nur um das Organ, sondern um nichts Geringeres als um menschliche und weibliche Fähigkeiten und um die seelische Entwicklung der Frau. Und gerade an diesem Beispiel sehen wir ja, dass die Brust mehr beinhaltet als eben nur das, was wir von ihr wissen, Sexuelles und Mütterliches an Funktionen. In der Psychotherapie sehen wir, dass die wissenschaftliche Bezeichnung der Brust, Mama heißt sie ja, etwas mit Mütterlichkeit, mit der Beziehung auch zur eigenen Mutter zu tun hat. Bei brustkrebskranken Frauen haben wir gefunden, dass die Beziehung zur Mutter meistens eine besondere ist, eine besonders gute oder auch oft eine besonders schlechte oder eine, wo jede Bedeutung geleugnet wird und erst nach langer Therapie überhaupt herauskommt, dass es doch wichtig war. Das heißt also, für die Entstehung von Brustkrebs wird die Beziehung zur eigenen Mutter oder zu mütterlichen Personen oder auch Instanzen eine besondere Rolle spielen. Jedenfalls kann die Brust im Verlauf der Brustkrebserkrankung, der Entstehung dieser Erkrankung, zum Austragungsort tiefliegender Beziehungskonflikte zwischen Mutter und Tochter oder Tochter und Mutter umgekehrt werden. Aus solchen Überlegungen ergibt sich, dass der Verlust der Brust mehr ist als nur der Verlust eines Organs und seiner Funktionen. Und die Bedeutsamkeit des Verlustes zeigt uns auch auf, dass die Brust viel darstellt in den verschiedenen Bereichen, dass sie einen großen Wert haben muss und zu welchen schweren körperlichen und seelischen Erkrankungen es führen kann, dies nicht zu wissen, nicht zu beachten, nicht damit zu leben, bis zu schweren Depressionen, bis zu körperlichen Erkrankungen, psychosomatischen Erkrankungen, die dem Brustverlust folgen können. Mit der Brust wird mehr verloren als eben nur ein Organ, nämlich alles eben auch, was die Brust im unbewussten Bereich repräsentiert und darstellt. Es stimmt nicht, dass es nicht so schlimm ist, eine Brust amputiert zu bekommen, weil es so schöne Prothesen gibt, wie das ja manches Mal gesagt wird. Für die betroffenen Frauen ist es meistens etwas sehr Eingreifendes, Wichtiges, nicht nur wegen der schweren Krankheit, die dazu geführt hat, sondern auch wegen des Gefühls für sich selbst. Was die Brust im unbewussten Bereich repräsentiert und darstellt, dieses Wissen ist heute weitgehend verloren gegangen. Die weibliche Brust wird heute meist sehr vordergründig als Symbol für sexuelle Attraktivität gesehen und von der Werbung dementsprechend vermarktet. Dr. Ingrid Olbricht fasst ihre Überlegungen zusammen. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Entwicklung der Brust für jedes junge Mädchen ein unübersehbares und untrügliches Zeichen des Frauwerdens ist. Ihr Frausein erlebt jede Frau unter anderem und meist unbewusst aus der Tatsache heraus, dass sie Brüste hat. Dieses Faktum teilt sie mit allen Frauen und es führt zum Erleben des kollektiven Weiblichen, des allgemeinen Weiblichen. Mit dem Verlust der Brust geht eben nicht nur ein Organ verloren, sondern auch das Gefühl von Attraktivität, von Funktionen im sexuellen und im mütterlichen Bereich und alles, was die Brust unbewusst an seelischen Instanzen repräsentiert. Als Potenzorgan, als Machtorgan, als Organ von Verbindung und Nähe ist sie wichtig. Mit dem Verlust dieses Organs gehört die Betroffene plötzlich nicht mehr zu denjenigen, die sich über ihre Brust als weiblich im umfassenden Sinn definieren können. Deshalb bewirkt der Verlust dieses Organs oft das Gefühl, keine richtige Frau mehr zu sein. Die Verarbeitung dieses Verlustes in der Therapie beispielsweise, wie wir das auch sehr häufig machen, kann dazu führen, dass Frauen ein anderes, ein neues Selbstwertgefühl entwickeln und kann zum Aufbau eines individuellen, einmaligen und unverwechselbaren Frauseins führen. Damit kann der Verlust, wie jeder Verlust, auch seine Chance werden, etwas Neues zu entwickeln. Dafür ist aber eben meistens doch Hilfe und Information notwendig von Seiten der Frau, aber auch Erlebnisbereitschaft und Motivation zur Arbeit. Erst durch das Leiden am Verlust werden wir also wieder darauf aufmerksam, was die Brust bedeuten kann. Eine 56-jährige Frau hat mir das in einem Gedicht deutlich dargestellt, mit dem ich jetzt schließen möchte. Ich war ein Kind, ein froh verspieltes Kind, und voll von Streichen, wie es viele Kinder sind. Ich wusste nicht, dass diese Zeiten enden. Verspielt trug ich die Zeit in meinen kleinen Händen. Doch irgendwann, unmerklich, spürbar kaum, begann ich mich zu wandeln. Erst nur wie im Traum, dann wach, erlebte ich zaghaft neue Gefühle und meiner Brüste runde, neue, weiche Kühle. Zuerst mit Angst, dann sah ich auf den Sinn, nahm ich mich an und lernte langsam, wer ich bin. Und dann, von diesem Wissen festgehalten, da konnte ich bejahend mich zur Frau entfalten. Denn meiner Brust lebendige Wirklichkeit, die lehrte mich den steten Wechsel aller Zeit. Und so erlebe ich das Stirb und Werde und nehme teil an der Unsterblichkeit der Erde. Fokus. Themen fürs Leben. Die Brust, Organ und Symbol weiblicher Identität. Radio Vorarlberg brachte einen Vortrag der Ärztin und Psychotherapeutin Dr. Ingrid Olbricht. Diesen Vortrag hielt Dr. Ingrid Olbricht im April 1991 in der Reihe Fragen unseres Daseins. Sie war damals Chefärztin der psychosomatischen Abteilung der Wicker-Klinik in Bad Wildungen. Das Buch von Ingrid Olbricht über die Brust ist im Orlander Frauenverlag als Taschenbuch neu herausgekommen. Es heißt jetzt Brustansichten, Selbstverständnis, Gesundheit und Symbolik eines weiblichen Organs. Den Text des eben gehörten Vortrags können Sie auch schriftlich erhalten. Melden Sie sich bei unserem Publikumsservice 055 72 51 000. Franz Josef Köp dankt für Ihr Interesse am heutigen Fokusthema. Vielleicht hat es auch Sie nachdenklich gemacht, wie oberflächlich, gedankenlos und vordergründig manche Werber und Zeitungen mit Symbolen der Weiblichkeit umgehen. Leben Sie wohl!